WDR 5 Erlebte Geschichten. Ingeborg Hungerleider, am 11. Dezember 1926 in Frankfurt geboren, wuchs in der Kaufmannsfamilie Mannheimer auf. Ihre Eltern bezeichneten sich als liberale Juden. Noch in der Pogromnacht 1938 wurde ihr Vater verhaftet und kam für kurze Zeit nach Buchenwald. Die Mutter beschloss auszuwandern, was im April 1939 geschah. Über Genua kam die Familie nach Shanghai, wohin auch die aus Wien stammende, begüterte jüdische Familie Hungerleider geflüchtet war. Deren Sohn Fritz lernte Ingeborg schon bald kennen und lieben und heiratete sie gegen den Willen ihres Vaters, als sie 16 war. Ich war nicht aufgeklärt. Mein jüngerer Bruder erklärte mir, was jetzt kommen würde. 2 Jahre nach dem Krieg siedelte Ingeborg Hungerleider mit ihrem Mann nach Wien um. Ich bin in einer liberalen, mosaischen Familie aufgewachsen und ich war sehr lebhaft und ich hätte der Bub sein sollen anstatt meinem Bruder. Ich habe meine Puppen getauscht gegen seinen Indianeranzug und wenn mein Bruder eine Fehde hatte mit Buben, hat er gesagt, wartet, bis meine Schwester kommt, die wird für mich kämpfen. Ich war befreundet mit der Tochter des Oberrabbiners von Frankfurt am Main, der zur damaligen Zeit eine sehr hohe Funktion hatte, weil ja eine ziemlich große Gemeinde dort war. Und dadurch war ich viel religiöser als meine Familie. Mein Großvater väterlicherseits hatte eine katholische Haushälterin und ich habe in seinem Haus nichts gegessen, weil sie hätte Schweinefleisch und Fett verwenden können. Ich war extrem zum Unglück meiner Eltern. Aber durch diese große Freundschaft, die uns verbunden hat, war ich also orthodox zur damaligen Zeit. Am 9. November ist mein Vater verhaftet worden in der Nacht und nach Buchenwald gekommen. Die sogenannte Kristallnacht und am nächsten Tag wollte ich zu meiner Synagoge gehen und beten und da war sie in Flammen aufgegangen und da habe ich mich auf den Randstein gesetzt und habe bitterlich geweint und habe gesagt, also wenn meine Synagoge brennt, gibt es keinen lieben Gott. Das ist für ein Kind mit 11 Jahren besonders tragisch. Man kann das ja auch nicht erklären und da gibt es halt keine Erklärung dafür. Und da war ich dann viele Jahre konfessionslos, aber im Innern ein sehr religiöser Mensch. Aber an diesen Gott konnte ich in diesen Jahren nicht glauben. Mein Vater war Kaufmann. Und meine Mutter war Hausfrau und eine christliche Freundin, meine Mutter, hat ihr geraten, sie soll doch, wir haben immer gültige Reisepässe gehabt, hat ihr geraten, mit dem Reisepass eine Schiffspassage zu kaufen nach Shanghai, weil das war das einzige Land, das frei aufgenommen hat. Eine Schiffspassage zu kaufen nach Shanghai, da würde man meinem Vater freilassen, weil zur damaligen Zeit wollte ja Hitler nur haben, dass die Juden weggehen. Da war noch nicht die Rede von Vergasen. Meine Mutter hat das gemacht und ich hatte Geburtstag am 11. Dezember und meine Mutter fragt mich, was wünschst du dir zum Geburtstag? Sag ich gar nichts, nur dass mein Papi nach Hause kommt. Und wir sitzen am Frühstückstisch und es läutet und mein Vater kommt bei der Tür herein. Und das war ein wirkliches Geburtstagsgeschenk. Und im darauffolgenden Jahr, am 29. April, sind wir von Genua aus mit der ersten Conte Biancamano nach Shanghai gefahren. April 39. Für mich war das furchtbar. Ich war 28 Tage seekrank. Und ich habe mich nur am Meeresgrund gewünscht. Das ist ein furchtbarer Zustand, wenn man darunter leidet. Und das war das einzige Mal in meinem Leben, wo ich wirklich schlank war. Da hat man mich mit der Tragbare vom Schiff getragen, weil ich so schwach war, weil ich nichts essen konnte. Es war natürlich ganz ungewöhnlich, weil China ganz anders ist als Europa, damals überhaupt. Mein Mann erzählte mir, für ihn war es ein Abenteuer. Er war schon 19 Jahre alt. Also für ihn war das faszinierender noch als für mich. Meinen Mann habe ich in Shanghai kennengelernt. Wir haben im selben Haus gewohnt. Wir sind vom Schiff aus, am Schiff sind wir also von Ärzten und außer der Immigration natürlich von Ärzten empfangen worden. Die haben uns zuerst einmal mitgeteilt, dass man muss alles in Übermangan waschen, mit abgekochtem Wasser abschwemmen, von einer Banane die Enden abschneiden, bevor man sie isst, haben uns Ratschläge gegeben und wir sind dann empfangen worden von einem englischen Komitee und wir sind zuerst in ein Auffanglager sozusagen gekommen. Das war also nicht angenehm, wenn man gewohnt war, aus einem guten Mittelstand zu kommen. Das waren riesige Hallen, da waren immer nur die Kojen abgeteilt mit einem Vorhang und da haben wir professorisch gelebt, bis mein Vater ein bisschen also sein Gewerbe nachkommen konnte und haben dann eine kleine Wohnung gehabt. Und dann haben wir eine Wohnung bekommen in der französischen Concession Française. Die Wohnung hat gehört im Parterre einem russischen, weißrussischen Immigranten. Der hat noch eine Wohnung gehabt und der hat sie uns liebenswürdigerweise für wenig Geld überlassen, weil er in der anderen Wohnung war und da haben wir gewohnt. Ein jüdischer Immigrant, aber ein Weißrusse. Die Ärzte waren Immigranten. Immigranten, die dort Fuß gefasst haben und die haben zuallererst einen Vortrag gehalten. Also wenn ein Kollege zu einem chinesischen Patienten gerufen wird, soll er sich zuerst erkundigen, ob das ein Selbstmörder ist. Denn wenn es ein Selbstmörder war, darf er nicht hingehen, weil dann muss er sein Leben lang die ganze Familie erhalten und ernähren. Und Familie in China, das ist für uns längst keine Familie mehr. Das ist so weit verzweigt, was alles noch zur Familie gehört. Der wäre sein Leben lang verschuldet gewesen. Mein Vater hat seinen normalen Beruf mit Irish Linen dort weiter betrieben. Ja, es war sehr schwierig, natürlich. Mein Vater hat weder Englisch gekonnt noch Chinesisch. Es war sehr schwierig. Und ich habe dann meine zukünftigen Schwiegereltern, die Hungerleiders, haben im ersten Stock gewohnt, dort in der französischen Konzession. Wir haben vis-à-vis gewohnt vom französischen Polizeiklub. Da war ein Weißrusse, war Watchman. Also die Weißrussen waren entweder Watchman, Aufseher, so eine Art Portier, haben die Restaurants betrieben in Shanghai, haben das Theater betrieben, das Ballett betrieben. Das war die Aufgabe von den Weißrussen. Meine Familie, wir sind Kämpfernaturen. Ja. Wir sind zu keinem Wohlstand gekommen, aber wir haben uns über Wasser halten können. Wir hatten eine eigene Wohnung und mussten nicht mehr im Schaufensterheim wohnen und leben. Aber es war sehr schwer. Mein Vater war sehr unglücklich, weil der wollte immer nur in den Vereinigten Staaten von Nordamerika und ist so lange immer hingehalten worden. Meine Mutter sagte, also das ist die einzige Möglichkeit, unser Leben zu retten. Wir fahren nach Shanghai. Und er hat immer nur geträumt. Er hat geglaubt, die gebratenen Tauben fliegen ihm in den Mund. Dem ist aber auch dort auch nicht so gewesen. Jedenfalls, wir haben uns also über Wasser gehalten. Wir haben eine Existenz gehabt, wenn auch nicht so wie in Deutschland früher. Aber als Immigranten muss man das annehmen, wie es kommt. Mein Großvater ist leider im Konzentrationslager umgekommen. Mein Vater hatte die jüngste Schwester, die war besonders schön. Und die ist also 33 in die Vereinigten Staaten von Nordamerika, hat in New York einen großartigen Posten gefunden. Sie war sprachenbegabt. Die unglückliche Seele hat Heimweh bekommen, ist zurückgekommen und ist ins Konzentrationslager gekommen. Sie ist vergast worden. Die ältere Schwester, die hat in Hamburg gelebt mit einem Industriellen, war sehr verwöhnt, ist nach Kalifornien gegangen und diese verwöhnte Person war dann Stubenmädchen. Und ihr Mann hat gehandelt mit Bürsten und war Industrieller. Die haben überlebt. Und der Bruder meines Vaters ist nach Berlin. Er hat dort eine Christin geheiratet. Man weiß nicht, wo er ist. Man hat nachgeforscht, aber man hat nie eine Antwort bekommen. Und das war so. Und ich war, wie gesagt, schon eine Wilde. Und wir sind in eine englische Schule gegangen. Die Schule war 45 Minuten weg von, und die war im englischen Distrikt. Mein Vater hat uns eine Rikscha genommen, dass wir hinfahren konnten, so eine Privatrikscha. Ich habe meinen Anteil jeden Tag verkauft und bin zu Fuß gegangen, weil ich wollte Taschengeld. Ich habe nie Taschengeld bekommen, wie das heute üblich ist. Und mein Bruder hat am Abend immer geweint, ich muss immer mit jemandem anderen fahren, weil die Inge braucht Geld. Und mein Vater hat mich natürlich zurechtgewiesen, sage ich, ja, also ich will Geschenke machen, das mache ich heute noch gern. Das ist für mich das Schönste. Und somit habe ich meinen Anteil vermietet immer und bin zu Fuß hin und her gegangen. Die englische Schule, die war für mich also grausam, das erste Jahr überhaupt. Ich habe den Lehrer nicht verstanden, ich habe kein Englisch. Heutzutage wird im Kindergarten schon Englisch gelehrt, aber damals war das unüblich. Mein Vater hat uns einen jungen Schweden genommen als Englischlehrer und hat gesagt, also die Inge ist schwer vom Begriff. Wenn sie nicht gleich begreift, hauen sie eine runter. Und er hat mir auch eine runtergehaut und ich habe gesagt, Herr Jakobsen, das war das erste und letzte Mal. Ich habe einen diktatorischen Vater. Wenn Sie mich schlagen, lerne ich überhaupt nichts. Ich brauche eben länger. Ich habe länger gebraucht, aber ich habe es auch nie im Leben vergessen, was ich gelernt habe. Aber es gibt eben Menschen, die etwas länger, obwohl ich eine schnelle Auffassungsgabe habe, aber zum Lernen habe ich länger gebraucht. Ja, ich war immer eine Kämpfernatur und er hat mich auch nicht mehr angerührt. Ich habe Englisch gelernt. Das erste Jahr bin ich durchgefallen in der Schule natürlich, weil ich habe ja nicht nur den Unterricht nicht verstanden, weil ich ja der Sprache nicht mächtig war. Das ist ganz schrecklich. Es war so, wir waren ja japanisch besetzt. Und dann hat der Stadthauptmann Goya, das war ein kleiner Mann, so 1,50 groß, gesagt, dass die Engländer, die Amerikaner, die Weißrussen, die Österreicher, die deutschen Immigranten, die sind alle so hinter Stacheldraht gekommen. Die Engländer, die Amerikaner sind nach Putun gekommen, wo heute Hochhäuser sind, wo so hüttenartig war, das war ein Armenviertel. Die Österreicher und die Deutschen, die sind nach Hongkou gekommen, ja. Und die Weißrussen auch. Wir waren dann hinter Stacheldraht sozusagen in Hongkou. Wir mussten zurück nach Hongkou, wo wir bei unserer Ankunft hingekommen sind. Wir mussten die Wohnung verlassen, meine Schwiegereltern auch, die Familie Hungerleider. Und wir mussten weg. Also meine Eltern sind weg. Also ich habe mich mit 15 Jahren verlobt. Ich bin, wie gesagt, eine Wilde gewesen. Wenn ich nach Hause gekommen bin, habe ich mir die Uniform runtergerissen, weil wir haben ja die englische Schuluniform gehabt, habe meine Aufgaben gemacht und bin dann im Garten herumtollen gegangen und mit den Freundinnen auch. Und am Sonntag bin ich halt oben am Baum gesessen. Mein Bruder war natürlich herunten. Und einmal am Sonntag kommt mein Mann, so, mein späterer Mann, kommt daher. Herr Fritz Hunger leider runter und hat gesagt, schämst du dich nicht? Eine junge Dame im Nachthemd, da am Baum oben. Und da habe ich gesagt, das geht sie gar nichts an. habe ihm dreimal am Kopf gespuckt, das hätte ich mich ja später nie mehr getraut. Und habe gesagt, das geht sie überhaupt nichts an. Und nach ein paar Wochen ist er mal gekommen und hat gefragt, ob ich mit ihm einmal spazieren gehen würde. Und da habe ich gesagt, ich muss meinen Bruder fragen, der wird mich begleiten. Mein Mann war 23, ich war 15. Und so sind wir dann zu dritt spazieren gegangen. Mein Bruder war 4 Jahre jünger, er war 11. An meinem Hochzeitstag hat mich mein Bruder aufgeklärt, was passieren wird. Ich war 16, Ende 15 haben wir uns verlobt. Mein Vater war auch einverstanden, dann war er nicht einverstanden. Er hat haben wollen, ich soll einen jungen, sehr reichen Weißrussen heiraten. Und da habe ich gesagt, ich liebe ihn nicht. Wenn er ihn gern hat, steht es ihm frei. Ich heirate ihn bestimmt nicht. Ich heirate nur einen Mann, den ich mag. Eines schönen Tages, vor ich mich verlobt hat, hat er zu mir gesagt, mein späterer Mann, das ist eine Schande, ich kenne mich mit Goethe und Schiller nicht aus. Ich habe ja englische Dichter gelernt und hat mich eingeladen, er wird mich in die deutsche Literatur einführen. Und da bin ich einmal die Woche hinaufgegangen zur Familie Hungerleider. Seine Mutter, die hat mir Unterricht im Kochen gegeben. Und mein späterer Mann, der hat mich unterrichtet in deutscher Literatur. Er war ein harter Lehrer, ein strenger Lehrer. Ich habe nur strenge Lehrer gehabt. Ich habe lauter strenge Leute um mich gehabt. Das war das Zeitalter, wo die Männer dominant waren, wo sie besonders dominant waren. Das war so üblich. Ich habe mit 16 dann geheiratet. Ich habe die Einwilligung meiner Eltern gebraucht, natürlich. Damals war ich schwer minderjährig, weil da war man erst mit 21 großjährig. Ich war 16. Meine Eltern waren nicht einverstanden. Mein Vater wollte, dass ich die Verlobung löse. Und das habe ich gesagt, das mache ich nicht. Nach chinesischem Gesetz, wir waren dem chinesischen Gesetz untertan, weil wir waren ausgebürgert. Mit dem Moment, wo wir chinesischen Boden betreten haben, waren wir staatenlos. Waren wir keine Deutschen mehr. Nach chinesischem Gesetz ist es üblich, die Verlobung können nur die Brautleute lösen, aber nicht die Eltern, auch wenn man minderjährig ist. Das geht nicht. Aber sie müssen die Einwilligung zur Hochzeit geben, der Vater. Und das war sehr, sehr schwierig. Und am 18. November 1943 habe ich geheiratet in einem Kaffeehaus, Café Barcelona in der Chusan Road. Das waren auch Immigranten. Nach chinesischen Riten und Gebräuchen. Wir haben zwar einen Rechtsanwalt eingeladen gehabt, aber er war mehr Gast, dabei hat er so einen Wisch ausgestellt gehabt, der irrelevant war natürlich, weil das nach chinesischem Gesetz ja nicht gilt. Nach chinesischem Gesetz, das war so ganz nach dem Naturellen meines Mannes, er ist aufgestanden und hat gesagt, ich heirate heute, ich nehme heute zur Frau die Ingeborg Juliane Mannheimer und ab jetzt heißt sie Ingeborg Hungerleider. Und damit ist die Ehe geschlossen. Wenn jemand aus dem Publikum sagt, ein Veto hat und nicht einverstanden ist, dann gilt das nicht. Aber wenn alle einverstanden sind, so hat das Gültigkeit. Die Ehe in China nach chinesischem Gesetz zu schließen, ist sehr, sehr einfach. Aber zur Scheidung ist es ganz schwierig. Wenn Chinesen sich scheiden lassen, zur damaligen Zeit konnten Chinesen noch 4 Frauen heiraten, wenn sie es sich finanziell leisten konnten. Unser Nachbar zum Beispiel in der französischen Konzession, der hat 4 Frauen gehabt. Wenn eine Chinesin sich von ihrem Mann trennt, also scheiden lässt, hat sie keine Chance mehr. Die Eltern werden sie wahrscheinlich nicht aufnehmen. Einen neuen Mann findet sie nicht, weil sie sich getrennt hat von gescheiden hat lassen von dem. Also eine Scheidung ist äußerst schwierig, aber in die Ehe hineingestolpert sind sie im Nu. Wir haben geheiratet, schon hinter Stacheldraht. Der Stadthauptmann, der Goya, der hat gesagt, also Christinnen, die können über die Brücke gehen, können hinausgehen. Meine Schwiegermutter wurde gefragt, ob sie hinausgehen will. Und sie hat gesagt, nein. Und ich habe einen Rotkreuzkurs gemacht. Und da war üblich, Kopfverbände zu machen. Und eines schönen Tages ist der Goya gekommen, der Stadthauptmann, und hat kontrolliert. Und da hat er mich herausgerufen. Ich habe den schönsten Kopfverband gemacht. Ich war Siegerin. Und somit gibt er mir einen Ausweis und gestattet mir, das Stacheldraht zu verlassen und in die Stadt zu gehen. Und da habe ich gesagt, nein, danke, das brauche ich nicht. Und somit war die Sache erledigt. Wir sind bombardiert worden von den Amerikanern, von den Japanern natürlich, die Chinesen. Wenn die Atombombe auf Hiroshima und Nagasaki nicht gefallen wäre, sind leider sehr, sehr viele Unschuldige zugrunde gegangen, wie ja immer in diesem Zweiten Weltkrieg überhaupt, was ja ganz trostlos war. Wo immer die Menschen waren, haben sie zu leiden gehabt, ganz gleich wie. Wo sie gelebt haben, was für eine Religion sie gehabt haben. Ich bin eine Pazifistin und ich bedauere alle, die unschuldig zugrunde gekommen sind, auch heute, überall. Ich bin gegen Krieg. Ich bin ein friedvoller Mensch. Ich habe wohl eine eigene Meinung, aber ich bin ein friedvoller Mensch. Und wenn diese Bomben nicht gefallen wären, so wären wir in Gaskammern gekommen, auch in China, weil die Japaner haben den Hitler angehimmelt und es waren bereits, das wusste niemand, Gaskammern eingerichtet. In Shanghai, ja, wenn die Japaner nicht kapituliert hätten, kapitulieren müssen und der Krieg in Europa eben verloren war, Hitler-Deutschland, so hätten sie uns alle in die Gaskammern gesteckt. Ich war die kleine Wilde, Ingeborg Hungerleider, geborene Mannheimer, über die Flucht ihrer Familie nach Shanghai. Eine Sendung von Ingo Zander für die WDR5-Sendereihe Erlebte Geschichten, Redaktion Mark vom Hofe. Erlebte Geschichten wieder am kommenden Sonntag, dann mit Anatole Renier, dem Sohn prominenter Eltern, nämlich des Schauspielers Charles Renier und von Pamela Wedekind, die Tochter des Dramatikers Frank Wedekind. Sonntag wie gewohnt um 7.05 Uhr und um 18.05 Uhr. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.